Willkommen in der Pforte von krassen Texten und Oromanorden. Ich verordne jetzt deiner Torte, mit mir zu sexen, bevor ich sie ermorde. Willkommen in der Pforte von krassen Texten und Oromanorden. Ich verordne jetzt deiner Torte, mit mir zu sexen, bevor ich sie ermorde. Die Hard, denn deine Geburt war ein Scheißtag. Ich befördere dich mit diesem Track vom Euro zur Reichsmark. Es erleichtert mir um einiges. Und sie sagen, meine Stimme braucht was Kreidiges. Doch ich scheiß auf dich, ich hab schon immer das getan, was so leicht für mich ist. Und das reicht dir mir, Bitch, es wird Zeit für dich ins Bett zu gehen. Was sagst du dir jetzt eigentlich, Tracks aufzunehmen? Du beitest doch wie verrückt. Diesen Scheiß, den du treibst, hat mich nie so beglückt. Du warst von mir entzückt, ach, scheiß doch drauf. Wenn ich will, dann hebst du meine Scheiße auf. Und du frisst sie auch, wie eine Disco braucht. Hast du was gesagt, sorry, die Disco ist viel zu laut. Ich will nie wieder in diese Clubs, aber irgendwie hat mich deine Fotze reingeschubst, oh. Ich spucke auf deine Note, denn sie geht ab auf Dubstep-Mucke. Disco-Ikone, auf Droge, Sex nur für Kohle, platzende Kondome. Ich spucke auf deine Note, denn sie geht ab auf Dubstep-Mucke. Disco-Ikone, auf Droge, Sex nur für Kohle, platzende Kondome. Und du starrst auf dein Smartphone, Schluss gemacht. Deine Bitch ist hart und bummst nochmal. Dein Best Friend und macht Arsch zum Mund. Diesen Lecktrend hat sie vom Nachbarshund. Irgendwas mit Brotmesser und Nutella. Ich sag nur eins, dieser Hund war ein Schneller. Wunderst du dich? Ich wunder mich nicht. Sie sagt dir zu dir, das wird unser Fetisch. Aber ich mach einen Tisch in jeder Sache. Und ich hinterlasse immer Schutt und Asche. Scheiß auf Bandage, von wegen wunden Hallen. Ich bin rundum so geil und ich bumse dein Style. Das ist Fact, wie Wildegger Herzbuben. Ich stürme Treffs von dem Bilderberghuren. Was geht ab? Endlich kommt der Part 2. Ende mit dem Hearts Life, steht auf deinem Grabstein. Ich komme und bombe deine Stadt zu Schutt und Asche. Gehorche meinen Worten, sonst bist du hier verloren. Ich komme und bombe deine Stadt zu Schutt und Asche. Gehorche meinen Worten, sonst bist du hier verloren. Was für ein Track mit so vielen Hooks. Ich bin einfach was ich bin, ein kreativer Fuchs. Für das Volk mach Platz für Baron Tricky M. Und was sollen deine Platzpatronen ausrichten? Okay, messerscharf wie E und J. Bist du Penner, Clarks, das tut so weh. Oh je, was mit Like gäng ich nicht. Dich weit wenn ich nicht. Diss dein Mist oder dislike dein Gesicht. Yeah, ich bin das Alpha-Tier. Du haariger Trottel, was will Alphets hier? Reib dir die Hände, oh, krempel die Ärmel hoch. Ich bin ready für ein Fisting in deine Ho. Und ich lach über dein Hausmaus-Rap, so wie du darüber lachst, dass ich aufbau und rap. Ich verkauf das Rezept an jeden dritten MC. Und der wird vom dritten zum ersten, weil man das M sieht. Ich sende euch am Ende weder einen Gruß noch tolle Geschenke. Doch ich denke, dass ich eine Spende auf meinem Konto angemessen fände. Ich sende euch am Ende weder einen Gruß noch tolle Geschenke. Doch ich denke, dass ich eine Spende auf meinem Konto.